Name, meine Stadt, hier kriegst du richtig auf den Schnabel. Du wirst ausgenommen wie das Kupfer aus Kabeln, Parabeln. Helfen dir nicht weiter, die Generation verloren, geboren um zu scheitern. Und so sieht es im Block aus, Fuß baut sich im Kopf auf der Suche nach Rat, wo ist der Segen, wenn man Gott braucht. Tritt in den Arsch, hilft dir auch nicht aus dem Loch raus. Im Gegenteil, der Druck schafft es erst recht, dass dein Kopf raucht. Und nun sitz ich hier bis zum Hals in der Scheiße. Trotzdem höre ich nicht auf mit Rap, ich werde weiter fighten für bessere Zeiten, an dem Mic übertreiben. Rhyme, stylen, weiter dran feilen, könnt uns weiter beneiden. Solltet begreifen, wir werden weiter drauf scheißen. Ich werde meinen Bruder begleiten durch alle Zeiten und jedes Ufer erreichen. Ich hab beide Seiten gesehen, das harte und das weiche Leben. Am Ende ohne alles muss man diesen Weg alleine gehen. Und man geht immer tiefer, bis man in der Scheiße steckt. Nicht aufgeben, lautet die Devise, also fighten jetzt. Drogen, Sex und Alkohol haben unsere Jugend verdorben. Man sprach vom Besseren, doch im Endeffekt ist nichts zum Guten geworden. Die Guten sterben zu früh und die Schlechten zu spät. Und weil es so zugeht, verliere ich Tränen, wenn ich zuseh. Die einen klauen und die anderen ziehen die Leute ab. Die einen machen's immer wieder und die anderen bereuten das. Jeder hat seinen Traum. Glaub mir, Kumpel, selbst für die alten Leute ist es auch hier dunkel. Brüder für immer seit nur 7 Tag 1. Und weil ich diesen Part schreib, weiß ich, dass man stark bleibt. All die ganze Scheiße konnte ich an meinem Bruder sehen. Trotz diesem Fuck-Leben konnte ich auf meinen Bruder zählen, yeah.